Entscheidung ist gefallen. Die Bürde ist so klein. Denk an das Land, denk an uns alle. Nächste Woche wird es sein, dann werdet ihr vermählt. Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Liebe stirbt, das, was bleibt, ist Geld. Das ist die Wahrheit, das musst du glauben. Egal, ob's dir gefällt. Trau dich nicht zu widersprechen. Du hattest Zeit genug. Liebst du sie nicht, das ist kein Verbrechen. Benimm dich und sei klug, du fragst um ihre Hand, dafür kriegst du ihr ganzes Land. Liebe stirbt, das, was bleibt, ist Geld. Das ist die Wahrheit.